Angela Merkel leitet gerade die wöchentliche Kabinettssitzung, als die ersten Meldungen über die schrecklichen Ereignisse in Winnenden eintreffen. Einen Moment lang hält der Politikbetrieb in der Hauptstadt inne. Kopfschütteln, Fassungslosigkeit. Sehr schnell lässt die Kanzlerin ihren Regierungssprecher erklären, wie betroffen die Mitglieder der Bundesregierung angesichts der Ereignisse in Baden-Württemberg sind. Am Nachmittag dann meldet sich Angela Merkel persönlich zu Wort. Es ist unfassbar, dass binnen Sekunden Schüler, Lehrer in den Tod gerissen wurden durch ein entsetzliches Verbrechen. Unbeteiligte von einer Sekunde zur anderen ihr Leben verloren haben. Es ist ein Tag der Trauer für ganz Deutschland. Unsere Gedanken sind bei den Familien, den Angehörigen. Wir denken an sie und beten für sie. Bildungsministerin Annette Schavan erreichen die Nachrichten aus Winnenden während einer Dienstreise in Südamerika. Ich bin zutiefst schockiert, meint die CDU-Politikerin, die bis 2005 Kultusministerin in Baden-Württemberg war. Ähnlich der Bundespräsident in einer schriftlichen Erklärung. Mit Entsetzen haben meine Frau und ich von dem Amoklauf in Winnenden erfahren, schreibt Horst Köhler und weiter. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien und Freunden. Wir fühlen uns mit ihnen in diesen schweren Stunden tief verbunden. Es ist erschütternd. Es lässt einen sprachlos im ersten Augenblick. So reagiert Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen am Rande einer Pressekonferenz zum Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland. Wie sollte die Politik mit solchen Ereignissen umgehen? Erste Antworten der Christdemokratin. Wir müssen uns erstens fragen, wie können wir präventiv tätig sein? Das heißt, auch Schulen darauf vorzubereiten, über diese Themen zu reden, aber auch schauen, was sind die Muster, was sind die Auslöser für einen Amoklauf? Und die dritte Frage ist, wie kann man mit Eltern, gerade als Schulen, Erziehungspartnerschaften anstreben, dass man gemeinsam versucht, solche schrecklichen Ereignisse im Vorfeld zu erkennen und abzuwenden? Umstritten ist die Forderung, Bildungseinrichtungen in Deutschland nach amerikanischem Vorbild verstärkt abzusichern. Wir können doch unsere Schulen nicht zu hoch Sicherheitstrakten ausbauen, betont Unionsfraktionsvize Wolfgang Bosbach. Das wollen auch die Schulen nicht. Immerhin sei nach dem Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002 das Waffengesetz verschärft worden. Großkalibrige Waffen dürfen seither erst mit 21 erworben werden. Einen lückenlosen Schutz vor solchen Taten gibt es dennoch nicht, gibt allerdings auch Konrad Freiberg zu bedenken, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei fordert, zunächst einmal zu klären, wie der 17-jährige Amokläufer an eine Waffe herankommen konnte. Erschüttert zeigt sich auch SPD-Fraktionschef Peter Struck. Struck gegenüber dem Deutschlandfunk. Über die Ursachen wird man sicher in den nächsten Tagen etwas herausfinden können, aber ich glaube, dass Überflutung in unserer Gesellschaft mit Berichten über Kriminaldelikte und dergleichen oder die vielen Fernsehfilme, in denen von der Waffe Gebrauch gemacht wird, auch hier wirklich schlechte negative Wirkung zeigen. Dass es zu einem neuerlichen Amoklauf in Deutschland kommen konnte, ist für Experten nicht überraschend. Jens Hoffmann, Kriminalpsychologe an der TU Darmstadt. Wir haben seit Erfurt eine ganze Menge solcher Versuche gehabt, die glücklicherweise gar nicht alle an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wir sind nach den USA in Deutschland das Land mit den meisten solcher Taten an Schulen. Jugendliche ahmen nach, was sie über die Medien erleben. Der Psychologe ist sicher, dass der 17-Jährige seine Tat schon lange geplant hatte. Der gestrige Amoklauf im US-Staat Alabama könnte aber den letzten Anstoß zu seinem Blutbad gegeben haben.